Erster der Stamm Manasse bekam Land. Er war Josefs erster Sohn. Maschir war Manasses erster Sohn und ein Krieger. Er bekam die Länder Gilead und Basan. Zweiter, die anderen Familien von Manasse bekamen auch Land. Das waren die Familien von Abiezer, Helek, Asriel, Sechem, Hefer und Semida. Sie waren die männlichen Nachkommen von Manasse. Dritter, Zelophat war ein Nachkomme von Manasse. Er hatte keine Söhne, nur Töchter. Ihre Namen waren Mala, Noa, Hogla, Milka und Tirza. Vierter, die Töchter gingen zu Eliasa, Josua und den Anführern. Sie sagten, Gott hat Mose befohlen, uns Land zu geben. Josua gab ihnen Land, wie Gott es gesagt hatte. Fünfter, Manasse bekam 10 Teile Land. Gilead und Basan lagen auf der anderen Seite des Jordans. Diese Länder waren nicht in diesen 10 Teilen enthalten. Sechster, die Töchter von Manasse bekamen auch Land. Sie bekamen es zusammen mit den Männern. Die anderen Nachkommen von Manasse bekamen das Land Gilead. Siebter, die Grenze von Manasse begann bei Asser. Sie ging nach Michmetat, östlich von Sichem. Dann ging die Grenze zu den Bewohnern von En-Tap-U. Achter, das Gebiet Tap-U gehörte Manasse. Die Stadt Tap-U lag an der Grenze. Diese Stadt gehörte Ephraim. Neunter, die Grenze ging weiter zum Bach Kana. Südlich vom Bach lagen Städte von Ephraim. Diese Städte waren mitten im Gebiet von Manasse. Die Grenze von Manasse ging nördlich vom Bach und endete am Meer. Zehnter, das Land im Süden gehörte Ephraim. Das Land im Norden gehörte Manasse. Das Meer war die Grenze im Westen. Im Norden grenzten sie an Asser und im Osten an Issachar. Elfter, Manasse bekam auch Städte in Issachar und Asser. Das waren Beth-Shan, Jiblim, Endor, Tanach und Megiddo. Diese Städte hatten auch Dörfer. Zwölfter, die Leute von Manasse konnten die Bewohner dieser Städte nicht vertreiben. Die Kanaaniter blieben in diesem Gebiet wohnen. Dreizehnter, später wurden die Israeliten stärker. Sie zwangen die Kanaaniter, für sie zu arbeiten. Aber sie vertrieben die Kanaaniter nicht ganz. 14. Die Nachkommen von Josef fragten Josua. Sie sagten, warum hast du uns nur ein Stück Land gegeben? Wir sind viele Leute. Gott hat uns gesegnet. 15. Josua antwortete ihnen. Er sagte, wenn ihr viele Leute seid, geht in das Waldgebirge. Dort könnt ihr Land roden. Die Pheresiter und Rephaiter leben dort. Macht das, wenn das Gebirge Ephraim zu klein ist. 16. Die Nachkommen von Josef sagten, das Gebirge ist nicht genug für uns. Die Kanaaniter in der Ebene haben eiserne Wagen. Das sind die Kanaaniter in Beth-Shan und in der Ebene Jezreel. 17. Josua sprach zu den Familien von Josef, Ephraim und Manasse. Er sagte, ihr seid viele Leute und habt große Macht. Darum werdet ihr mehr als ein Stück Land bekommen. 18. Ihr werdet ein Bergland bekommen. Wenn dort Wald ist, müsst ihr ihn roden. Dann gehören euch auch die angrenzenden Gebiete. Ihr müsst die Kanaaniter vertreiben. Sie haben eiserne Wagen und sind stark.